Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Das Hausfest. Die Frau, die sich bei mir telefonisch angekündigt hatte, klang aufgeregt. Sie stotterte mir den Hörer voll und aus ihrem wirren Monolog schloss ich, dass ihr Freund seit ein paar Stunden verschwunden war. Solche Aufträge lösen sich in der Regel so schnell in Luft auf, dass unser Eins nicht auf sie zählen kann. Doch als die Frau in meinem Büro erschien, war ihr Freund immer noch verschwunden. Schon seit gestern Abend, ohne sich bei mir zu melden. Da muss etwas passiert sein, so etwas macht er nicht. Das ist nicht seine Art. Wie lange kennen Sie sich denn schon? Schon über einen Monat. Nach einem Monat sind in der Regel noch nicht alle Geheimnisse gelüftet. Wir haben aber keine Geheimnisse voreinander. Er hat mir sogar gesagt, was er manchmal für Fantasien hat. Erotische, meine ich. Toll. Bevor Sie mir die aber verraten, möchte ich gerne wissen, wann und wo Sie Ihren Freund zuletzt gesehen haben. Gesehen habe ich ihn vorgestern, aber ich habe gestern noch mit ihm telefoniert, am Abend. Da, wo er wohnt, gab es gestern ein Hausfest. Er sagte, er wolle dort etwas trinken und dann zu mir kommen. Er wollte mir etwas mitteilen, etwas Schönes. Er ist aber nicht zu mir gekommen. Vielleicht liegt er noch immer irgendwo besoffen herum. Er betrinkt sich nicht. Nicht mehr, seit er mich kennt. Ich bin besser als Alkohol. Das hat er mir gesagt. Ehe ich das testen konnte, war sie auch schon wieder verschwunden. Ich hatte mir ihre und die Adresse ihres verschwundenen Freundes, er hieß Porter, aufgeschrieben und machte mich auf den Weg. Es war ein kleines Mehrfamilienhaus mit hübschem Garten und einer gelblichen Fassade. In dem Haus gab es nur 4 Wohnungen. Ich ging zuerst ganz nach oben. Bei Porter meldete sich niemand. Auch bei den anderen öffnete niemand auf mein Klingeln. Ich ging in den Garten und traf auf einen Mann, der braungebrannt in einem Liegestuhl lag und vor sich hin döste. Ich hustete und er wachte auf. Mein müder Tag heute. Katzen liegen an solchen Tagen auch nur herum. Weshalb sollten wir es anders machen? So wie Sie aussehen, haben Sie Ihr halbes Leben an der Sonne verbracht. Wenn Sie einmal ins Jenseits wandern, wird man im Diesseits Ihre Haut zu einer Damenhandtasche verarbeiten. Mit meiner Konstitution kann ich 100 werden, hat mir mein Arzt gesagt. Ich verbringe viel Zeit im Freien. All das Gerede mit dem Ozon und so kümmert mich nicht. In den Häusern gibt es Radon und andere Gase, viel gefährlicher als alles, was draußen rumschwebt. Denken Sie nur an all das verleimte Holz, an den Asbest. Glauben Sie mir, draußen zu leben ist immer gesünder. Haben Sie die Nacht im Freien verbracht? Nein, nein. In der Nacht soll sich der Mensch in die schützende Höhle zurückziehen. Das ist schon richtig so. Ehrlich gesagt, kann ich mich nur noch diffus an die vergangene Nacht erinnern. Wir hatten ein Hausfest. Dann war Herr Porter auch an dem Fest. Ja, war er. Aber nicht sehr lange. Das ist kein geselliger Mensch, der redet nicht gern. Er hat so etwas Steifes an sich. Kein Naturbursche, geht wohl zu wenig. Wer sich zu wenig bewegt, kriegt einen Knopf im Kopf. Hier, fühlen Sie mal. Alles ganz locker. Er streckte mir seinen Nacken hin. Er sah aus wie gut gelagertes Bündnerfleisch. Ich verzichtete darauf, ihn zu berühren und ging wieder ins Haus. Diesmal öffnete im ersten Stock jemand. Sie hieß Loretan und sah ziemlich abgekämpft aus. Sie begrüßte mich mit einer müden Handbewegung. Haben Sie einen eingeschriebenen Brief für mich? Nein, nur ein paar Fragen. Das ist aber ganz schlecht. Mein Schädel brummt nämlich fürchterlich. Können Sie nicht später wiederkommen, vielleicht in 4 Jahren oder so? Muss ja ein ganz übler Wein gewesen sein, gestern am Hausfest. Nein, übel war nicht. Ein bisschen viel. War Herr Porter auch an dem Fest? Porter, ja klar. Er wohnt ja hier im Haus. Er blieb aber nicht lange. Er ist nicht sehr kontaktfreudig. Redet nicht gerne. Ist ein Einzelgänger. Wann genau verließ er die Party? Puh, ja. Irgendwann zwischen 9 und 10, glaube ich. Wissen Sie, mein Zeitgefühl ist miserabel. Wenn es keine Uhr gäbe, würde ich den ganzen Tag im Bett bleiben. Dann werde ich einfach nicht spüren, ob es morgen oder Abend ist. Herr Stutz sagt, dass die Aggressivität des Menschen einhergeht mit dem Verlust an Instinkten. Könnte doch was dran sein, oder? Offenbar hatten die verlorenen Instinkte dafür gesorgt, dass sich in diesem Haus eine illustre Schar von Leuten zusammengefunden hatten. Ich verbrachte ein paar Stunden in einer Bar ganz in der Nähe und kehrte dann zu dem Haus zurück. Diesmal öffnete mir auch Frau Furrer. Wie bitte? Porter? Ja, der war gestern am Hausfest, aber nicht lange. Ist kein gesprächiger Mann. Er ist nicht gerne gesellig. Erstaunlich, wie sich all die schönen Sätze trotzdem vielen Wein halten konnten. Von was reden Sie überhaupt? Alle hier im Haus scheinen sich darin einig zu sein, dass Herr Porter kein geselliger Mensch war. Nun, das sagte ich doch schon. Möchten Sie sonst noch etwas wissen? Ja. Weshalb fragt mich niemand, weshalb ich all die Fragen über Porter stelle? Ja, woher soll ich das wissen? Ich persönlich finde nichts dabei, Fragen zu beantworten. Herr Stutz sagt immer, ohne Fragen gibt es kein Leben. Dieser Mann ist ein Philosoph. Vielleicht werden wir das alle, wenn uns die Sonne den letzten Rest Verstand aus dem Gehirn gebrannt hat. Wir verstehen uns übrigens ausgezeichnet hier im Haus. Auch mit Herrn Porter. Wir akzeptieren es, dass er anders ist als wir. Leben und leben lassen. Sie verstehen? Ob ich verstand oder nicht, sie schloss die Tür und ließ mich im Treppenhaus zurück. Ich klingelte noch einmal bei Frau Loretan. Diesmal öffnete ein junger Mann, dessen Nase plattgedrückt in seinem Gesicht hing. Frau Loretan hat mir schon gesagt, dass ein Mann nach Porter gefragt hat. Was ist denn mit Porter? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er nicht sehr gesellig ist. Das stimmt. Wir haben nicht viel Kontakt mit ihm. Wann verließ er gestern das Fest? Gegen 10. Vielleicht auch früher. Was ist denn los? Sie schon wieder? Sind Sie von der Polizei oder was? Weshalb sollte er von der Polizei sein? Genau, weshalb sollte ich? Oh, keine Ahnung. Ich mag diese Fragerei nicht. Er soll sagen, was er von uns will und dann wieder verschwinden. Sei doch nicht so grob. Möchten Sie vielleicht einen Kaffee trinken? Frau Loretan schaute ihn mit der Höflichkeit eines giftspeienden Drachens an. Das hinderte ihn aber nicht daran, seine Einladung zu wiederholen. Ich verzichtete dankend und besuchte meine Klientin. Sie hatte schon Besuch und das machte sie traurig. Als ich sah, wer bei ihr war, wusste ich, was es geschlagen hatte. Tja, Maloney, üble Sache. Ich habe der jungen Dame gerade mitgeteilt, dass ihr Freund ermordet aufgefunden worden ist. Es ist unfassbar. Sie haben ihn ermordet. Meinen Schnurz einfach umgebracht. Wo haben Sie die Leiche gefunden? Auf einem dieser Fitnessparcours. Sein Schädel wurde eingeschlagen. Sie haben ihm den Schädel eingeschlagen. Ich fragte die junge Frau gerade, ob sie irgendeinen Verdacht hat. Und hat sie? Das war sicher ein Überfall oder so. Mein Schnurz hat immer viel Geld bei sich, war eine Angewohnheit von ihm. Also Geld haben wir keines gefunden bei diesem Schnurzporter oder wie auch immer. Ich muss auf die Toilette. Schon gut. Tja, Maloney, an der Sache ist einiges faul. Wenn Sie wollen, fahre ich Sie zum Tatort. Ich glaube nicht, dass Porter dort erschlagen wurde. Diese Jogger sind doch nicht gewalttätig, oder, Maloney? Ich ging mit ihm nach draußen und stieg zu ihm in den Wagen. Die Fahrt zum Tatort war alles andere als angenehm, da die Strecke mitten durch die Stadt führte und diese bekanntlich nicht aus Straßen, sondern aus Staus bestand. Als wir auch noch eine Reifenpanne hatten, wünschte ich mir nichts sehnlicher als einen anderen Tag und einen anderen Ort herbei. Keines von beiden ging in Erfüllung. So ist das im Leben eines Privatdetektivs. Der Tatort war mit Plastikbändern von den Gaffern abgeschirmt worden. Hunde schnüffelten in den Büschen herum und Polizisten standen den Hunden im Weg und umgekehrt. Es herrschte das übliche Chaos. Etwas abseits von dem Gedränge hörte ich mir an, was bei der Spurensicherung herausgeschaut hatte. Eine rote Socke, ein Walkman, ein Damenslip, eine Herrenarmbanduhr, eine Espressomaschine und ein Fliegerabzeichen aus dem Zweiten Weltkrieg. Ist doch ganz erstaunlich, was man so in einem Gebüsch alles finden kann. Ich werde es mir merken und an Tagen, an denen nichts läuft, die Büsche dieser Welt unsicher machen. Nur das nicht, Maloney. Wir möchten Sie nicht eines Tages neben einem Damenslip und einem Fliegerabzeichen finden, Maloney. Es gibt schönere Wege, um in den Polizeiakten zu landen. Weshalb wollten Sie eigentlich, dass ich mir das alles anschaue? Sie sind doch sonst nicht so leutselig. Der Tote wurde nicht hier ermordet. Und die Tatzeit liegt zwischen 10 Uhr und Mitternacht. Sie haben mit den Leuten gesprochen, die an dem Hausfest waren. Porter muss kurz danach ermordet worden sein. Wenn er das Hausfest überhaupt verlassen hat. Sie verdächtigen seine Nachbarn? Ihre Aussagen stimmen mir zu sehr überein. Wie auch immer, Maloney. Ich werde mir die Nachbarn morgen früh vorknöpfen. Jetzt ist es schon beinahe dunkel und wenn es eindunkelt, werde ich müde. Und überhaupt, Maloney, Feierabend ist ein Wort, das Sie nicht kennen, Maloney. Das kennen nur Leute, die arbeiten. Er bog seinen Rücken durch und gähnte. Ehe sein übler Mundgeruch an meine Nase dringen konnte, ging ich weg und besuchte die lieben Nachbarn. Der braungebrannte Naturbursche Stutz saß mit Frau Furrer im Garten und sinnierte über die Natur und andere Nettigkeiten nach. Frau Adler hat es uns eben gerade gesagt. Schrecklich. Gestern saß er noch gemütlich hier und jetzt ist er tot. Ich dachte, er sei kein gemütlicher Mensch gewesen. Er war immer korrekt. Das war er. Er starb zwischen 22 Uhr und Mitternacht. Schrecklich. Ein zweistündiges Leiden. Nein, er war auf der Stelle tot. Schlag auf den Hinterkopf. Schlimm. Mord wird etwas Alltägliches. Und das in unserer Stadt. Das Gesetz schützt die Verbrecher. So ist es. Und wen schützen Sie? Ich? Ich? Wie meinen Sie das? Sie verheimlichen mir doch etwas. Sie und Frau Furrer. Ja, was soll das? Wir sind beide ungebunden. Niemand geht es etwas an, dass wir vor 12 Jahren ein Verhältnis miteinander hatten. 12 Jahre ist das schon her. Das Leben ist brutal. Es macht keine Pause. Tja, so gesehen sind Fußballspiele viel weniger brutal. Sagen Sie so etwas nicht. Mein Sohn war Fußball. Mit 40 ist er an Malaria gestorben. Ich habe immer zu ihm gesagt, er solle einen anständigen Beruf lernen. Wem gehört eigentlich das Haus? Einem alten Mann. Sehr angenehmer Vermieter. Lässt sich nie blicken und erhöht fast nie die Miete. Ah, schau mal. Es hat Licht in der Wohnung. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man annehmen, dass Porter noch lebt. Tatsächlich brannte in Porters Wohnung Licht. Es war meine Klientin, die in der Wohnung ein riesiges Durcheinander verursachte. Sie kniete auf dem Boden und wühlte in einem Berg aus Papier. Irgend jemand war hier in der Wohnung und hat einen riesen Puff hinterlassen. Schauen Sie nur, sieht doch grauenhaft aus. Hatte Adler wichtige Papiere in der Wohnung? Wertschriften? Nein, ich glaube nicht. Auf dem Anrufbeantworter ist übrigens etwas, das Sie interessieren könnte. Tatsächlich? Die Stimme Ihres toten Freundes aus dem Jenseits? Nein, das hier. Ich bin's, Freddy. Was ist los, Mann? Du hast gesagt, dass du Mitternacht in der Sonne auf mich wartest. Wo steckst du bloß? Ich brauch den Stoff, Mann. Klingt nach amerikanischem Krimi-Import. Was meint er mit Stoff? Doch nicht etwa Rauschgift? Vielleicht sehnt er sich um Mitternacht nach Leinen oder Seide. Normalerweise werden diese Stoffe aber nicht in schummrigen Bars gehandelt. Die Sonne ist doch eine schummrige Bar, oder? Ja, aber ich verstehe das nicht. Mein Schnurz hat doch nicht mit Drogen gehandelt. Das hätte ich doch bemerkt. Ich sagte ihr, dass noch nichts bewiesen sei, wusste aber, dass ich ihr damit die Nacht auch nicht leichter machte. In der Sonne hingen ein paar einsame Männer trüben Gedanken nach und einige wenige Frauen hofften den einsamen Männern, ein paar Scheine entlocken zu können. Ich wimmelte die erste ab und danach hatte ich meine Ruhe, bis ich eine Stimme hörte, die nichts Gutes verhieß. Na, Maloney, wieder mitten in Ermittlungsarbeiten? Lösen Sie Ihre Fälle eigentlich alle mit der Leber? Ich dachte, dass Sie um diese Zeit höchstens noch Ihrer Frau auf den Geist gehen. Wissen Sie, ich muss morgen früh als Brautführer einspringen. Der echte Brautführer liegt mit ein paar hübschen Salmonellen im Bett. Und jetzt nutze ich die Stunde, um mir einen Spruch für das Brautpaar einfallen zu lassen. Einen Reim. Sie verstehen? Also, wenn der Lingenhehl mit der Büchi durchs Leben wandelt, wird eine Junggesellenküche weniger verschandelt. Wie finden Sie das? Ziemlich weit hergeholt. Mal ganz unter uns, Maloney. Ich bin nicht zu meinem Vergnügen hier. Aber Sie werden es gleich selber sehen. Er drehte sich weg und widmete sich einer der äußerst kurz berockten Damen. Ich fragte an der Bar nach Freddy und einen Whisky später kam ein nervöser junger Kerl mit Ziegenbart auf mich zu. Ich bin Freddy. Was ist angesagt? Porter. Dieses Schwein hat mich sitzen lassen. Hab den Affen gekriegt. Hast du was für mich? Porter ist tot. Hat eins auf die Rübe gekriegt. Ist dein Bulle? Nicht, dass ich wüsste. Schon gut. Bullen rieche ich nämlich von Weitem. Ich auch, leider. Na, Maloney, gleich ist es soweit. Was soll das? Was ist los da draußen? Das ist eine Razzia. Na, schauen Sie, Maloney. Na, wie mache ich mich als verdeckter Ermittler? Freddy bekam große Augen und ich gähnte. Es dauerte eine halbe Stunde, bis wir alle in die Gefängniswagen eingestiegen waren. Bei der Fahrt wehte von draußen ein laues Lüftchen herein. Freddy starrte mit großen Augen in die dunkle Nacht. Eine der Damen trat mit ihren Schuhen gegen ein Gitter und fluchte laut in einer unverständlichen Sprache. Sie schaute mich an und ich nickte. Nach der Razzia sperrte man uns alle in eine kleine Zelle. Erstaunlicherweise war neben Freddy und mir auch ein gewisser Polizist in Gewahrsam genommen worden. Das wird Sie gleich aufklären, Maloney. Diese etwas übereifrigen jungen Kollegen sind manchmal nicht zu bremsen. Vielleicht modern in anderen Zellen noch mehr Polizisten vor sich hin. Könnte doch immerhin sein, dass das ein Grund für die überfüllten Gefängnisse ist. Das hätte ich mir auch nie träumen lassen, zusammen mit einem Bullen und einem Schnüffler in einer Zelle. Wenn das meine Mutter noch miterleben könnte. Lassen Sie Ihre Mutter ruhig draußen. Gestehen Sie uns lieber den Mord am Porter. Ich habe Porter nicht umgebracht. Ich war doch auf ihn angewiesen. Er hat mich mit Stoff versorgt, Mann. Guten Stoff. Hat gute Geschäfte gemacht. Seine Wohnung war voll mit Geld. Überall lag Geld herum. Wussten das die Nachbarn? Na klar. So wie der Porter in der geprahlt hat. Ein Angeber war er. Wollte hoch hinaus. Hat er jetzt auch geschafft, oder? Nach einer Stunde ließ man den Polizisten und mich endlich frei. Der Polizist erzählte mir, dass für ihn die Sache klar sei und nur dieser Freddy für den Mord in Frage käme. Die Nachbarn seien doch harmlos. Ich verließ das Gebäude und besuchte die harmlosen Nachbarn und traf auf das junge Paar. Drogen? Porter hat mit Drogen gehandelt? Das wusste ich nicht. Das ist in der Tat überraschend, ja. Dann suchen Sie den Mörder jetzt im Drogenmilieu. Wieso? Bin ich hier mitten im Milieu? Sie verdächtigen doch nicht etwa uns. Das ist doch absurd. Wir hatten nichts gegen Porter. Gar nichts. Ganz im Gegenteil. Also irgendwie fand ich ihn sogar sympathisch. Er war sehr eigenwillig. Ich mag das. Ich hasse Konformität. Dann treten Sie doch endlich aus dem Schatten dieser Dame und erzählen mir, was am Hausfest tatsächlich geschah. Mein Freund steht nicht in meinem Schatten. Genau, wir leben gleichberechtigt. Ich ließ die beiden gleichberechtigt stehen und traf im Treppenhaus auf drei Männer, die ein schönes, neues Sofa nach oben zu den Gleichberechtigten schleppten. Unten im Garten traf ich auf die beiden Sonnenanbeter. Frau Fuhrer räkelte sich in einer neuen Hollywood-Schaukel und Herr Stutz mähte den Rasen. Drogen, sagten Sie? Das ist ja unglaublich. In unserem Haus. Schlimm ist das. Tja, die Welt steht am Abgrund. Aber Sie schaukeln sich fröhlich durch den Tag, Frau Fuhrer. Ist im Haus eigentlich der Wohlstand ausgebrochen? Wohlstand? Nein, wir leben alle sehr bescheiden. Wir sind keine Drogenhändler. Wir leben von ehrlicher Leute Arbeit. Seit wann ist Mord eine ehrliche Arbeit? Von was redet die da? Ist sie verrückt? Nein, nur ein bisschen direkt. Ich habe eine Videokassette gefunden. Mein Freund hatte eine Überwachungskamera in seiner Wohnung installiert. Nicht einmal ich wusste davon. Raten Sie mal, was man auf dem Band sieht. Was soll man schon darauf sehen? Irgendwelche Drogenorgien? Eine Überwachungskamera, sagten Sie? Das hat sie gesagt. Gehen Ihnen endlich die Linsen auf? Sie sind überführt. Von was redet er? Die Kamera schaltet sich automatisch ein. Frau Fuhrer begriff und hörte auf zu schaukeln. Ich trommelte die restlichen Nachbarn aus ihrer Wohnung und zusammen schauten wir uns bei Porter den Videofilm an. Er war stumm, aber er zeigte eine ganze Menge. Ja, das bin ja ich. Wie komme ich auf das Band? Alles manipuliert. Das kann man heute machen. Das habe ich im Fernsehen gesehen. In Schwarz-Weiß sehe ich viel kantiger aus, finden Sie nicht? Dieser Film, Maloney, beweist einzig, dass wir in der Wohnung waren. Sonst nicht. Sie haben das Geld gestohlen. Na und? Diebstahl, Einbruch. Diebstahl, das ist nicht so tragisch. Gibt nicht mehr als eine bedingte Strafe. Das stimmt doch, oder? Außer dem Band gibt es keine Beweise. Das ist so. Das Band genügt! Na nun unternehmt doch etwas! Er vernichtet das Band! Schlag diesen Maloney und die Adler nieder. Das ist doch nicht so schwer, oder? Nein, keine Gewalt mehr. Ich ertrage das nicht. Ist auch besser so. Das Haus ist umstellt. Den Unsinn glaubt Ihnen sowieso niemand. Weshalb sind Sie eigentlich gekommen? Langeweile? Blut, Maloney! Wir haben eine Leiche Blutspuren gefunden, die nicht vom Toten, aber auch nicht von Freddy stammen. Das ist das Ende. Allerdings! Ach was. Ich habe mir beim Hausfest in den Finger geschnitten. Porter gab mir die Hand, deshalb die Blutspuren. Das Videoband beweist noch einiges mehr. Nichts beweist es. Nur einen kleinen Einbruch, mehr nicht. Sie öffneten die Tür mit dem Schlüssel, Herr West. Na und? Dazu sind Schlüssel schließlich da. Und woher haben Sie den Schlüssel? Es hat keinen Sinn mehr. Wir sind erledigt. Ich war nicht aktiv daran beteiligt. Ich war nur Mitläuferin. Sie alle haben meinen Freund getötet? Stutz war es. Wir haben nichts damit zu tun. Feiglinge. Elende. Das Geld habt ihr genommen. Aber die Schuld weist ihr von euch. Tja, Maloney, damit wäre der Fall erledigt. Dann können wir diesen Freddy ja noch freilassen. Das mit den Blutspuren stimmte übrigens nicht, Herr Stutz. Aber Sie nehmen mir diese kleine Lüge sicher nicht übel. So, und jetzt ab in die Zelle. Sie haben meinen Schnurz umgebracht. Es stellte sich heraus, dass der gute Schnurz das Haus, in dem er wohnte, kaufen wollte. Und dass er am Hausfest damit prahlte, alles umbauen zu wollen. Das passte den Nachbarn offenbar ganz und gar nicht. Das Haus stand danach ein paar Monate leer. Heute wohnen darin wieder neue, nette Nachbarn. So geht das.